herzlich willkommen zum Uncast Episode 194. Genau. Ich verspreche mir schon bei der Episodennummer. Das kann ja heiter werden, ja. Dabei gibt's heute ganz, ganz interessante Sachen. Unter anderem das Thema heute groß, das HTC One M8. Ja, schon der Name wird schwierig. Dann natürlich wieder die News. Ganz klar, Community war diesmal das Smartphone mit 4 GB Arbeitsspeicher interessant. Jawohl. Und Unreal Engine auf Nexus 5. Und natürlich auch wieder die App der Woche. Ja, lasse ich euch aber noch ein bisschen ja auf die Folter spannen. Also, Thema HTC One M8. Es ist erschienen, rausgekommen, ist zu kaufen. Wunderbar, juhu, jubel, jubel. Und das HTC One ist in vielerlei Hinsicht ein Gerät, das richtungsweisend ist. Ja? Genau. Ihr wisst, ich bin sehr skeptisch mit Sense. Ja? Aber das HTC One ist von der Hardware her absolut interessant. Designmäßig, klar, kann man immer geteilter Meinung sein. Ich finde dieses Design okay, ja, mit dem Alu, das da verbaut ist. Ich habe aber immer ein bisschen Bedenken immer, wenn zu viel Metall verwendet wird. Ja. Ich mag Plastik am Handy durchaus, aber das wird ja von vielen als sehr großer Vorteil gewertet, wenn mal etwas nicht unbedingt immer nur aus Plastik ist. Ja. Also das Design ist ansonsten auf jeden Fall zweckdienlich. Ich würde sagen schon schön, ja, und auf jeden Fall durchdacht. Die Lautsprecheranordnung beispielsweise ist interessant. Die Front sieht gut aus. Die Rückseite ist abgerundet, ja, von daher liegt es nicht ganz so gut auf dem Tisch. Kann aber auch ein Vorteil sein im Stand, wenn man das Handy vom Tisch hochnehmen will, ja. Genau. Die technischen Daten, die sprechen dann allerdings eine eindeutige Sprache. Und zwar geht's da richtig zur Sache. 160 Gramm Gewicht, ja, 5 Zoll Full HD 1080p Display mit Gorilla Glass 3. Zum Prozessor sage ich noch was gleich. Bei uns 2,3 GHz Quad-Core CPU. Android 4.4 mit HTC Sense 6. Ja, also neues HTC Sense. Nano SIM wird ist drin. Es gibt 16 GB und 32 GB Versionen und per Memory Card, per Micro SD Card kann bis zu 128 GB zusätzlich Speicher rangeführt werden. 2 GB Hauptspeicher dürfte also auch ausreichend sein. LTE kann das Gerät und die Kamera ist eine Besonderheit, eine Duo Kamera. Ja, das heißt, zwei Linsen für die Kamera hinten. Ja, und damit lassen sich auch schöne Effekte machen. Auch da komme ich noch dazu. Die Front-Facing-Kamera ist mit sage und schreibe 5 Megapixel. Ja, absolut top. Und wenn ich das richtig weiß, sogar mit mehr Megapixel als die Kameras hinten, ja. das ist natürlich optimal für Videochat, für Selfies, ja, und da zeigt HTC, an wen sie auch gleich denken, weil wenn die Kamera für Selfies zu machen besser ist, als die Kamera für normale Fotos zu schießen, ja, das sagt doch schon was aus, ja, Selfies for the win, ja, auf jeden Fall. GPS, klar, GLONASS-Support ist ja Standard heute auch, ja. Und ein digitaler Kompass ist mit integriert, dann die ganzen normalen Sensoren, auch ein Barometer ist mit drin. Ob das normal genutzt werden kann, das ist überhaupt die Frage. Dann an Anschlüssen ist ein 3,5 mm Klinkenstecker für den Kopfhörer. NFC ist mit dran, Bluetooth, natürlich Wi-Fi, ABGN und AC. Dann Micro-USB 2.0, 5-Port, ja, 5-Pin-Port und HDMI-Connection, logischerweise ebenfalls da. Sound wird mit dem HTC Boom Sound, ja, mit den beiden, habe ich eben schon gesagt, Lautsprechern auf der Front abgespielt. Damit ist, naja, sofern man davon sprechen kann, bessere Soundqualität gewährleistet. Ja, aber naja, Handy-Lautsprecher bleiben eben Handy-Lautsprecher. Trotzdem ist das wohl eins von den wichtigen Sachen, die HTC immer berücksichtigt. Gut, 2600 mAh Akku soll also dann auch halten für einigermaßen Benutzung. Das muss man dann natürlich noch warten, wie das in der Regel aussieht. So, jetzt komme ich mal zu den einzelnen Sachen da, was ich erwähnenswert finde. Zunächst mal der Prozessor. Das ist ein kleiner Kritikpunkt, ja, oder eigentlich ein großer Kritikpunkt sogar, ja. Denn in der Tat ist es so, dass wir in Europa und in den USA einen schlechteren Prozessor bekommen wie die asiatischen Länder. Warum so etwas gemacht wird, ist mir einfach unbegreiflich. Unbegreiflich. Ja? Asien und China bekommen die bessere Version des Qualcomm Snapdragon 801. Ja? Das kann man also anhand von den Produktionsnummern erkennen. Mit 2,5 GHz. Und die US- und Europa-Version bekommt dahingehend nur den B-Klasse-Prozessor vom B-Klasse von dem Snapdragon 801-Prozessor mit 2,3 GHz. Ich kann es nicht begreifen, aber ich sag's auch gleich dazu, das sind 0,2 GHz mehr. Das ist zwar total ärgerlich und absolut unverständlich, aber es wird keine spürbaren Auswirkungen haben. Das sage ich einfach mal so, dass es in der normalen Benutzung keinerlei Auswirkungen haben wird. Es ist also kein anderer Prozessortyp, wie schon mal bei Samsung gemacht wurde, sondern es ist nur eben 0,2 GHz mehr und das macht den Kohl nicht fett. Die 2 GB Hauptspeicher sind natürlich ja, diskussionswürdig bei einem neuen Gerät, aber gehen auch noch in Ordnung. Ja, also das mal abgesehen von den Prozessoren gibt es etwas, was mich auch sehr verwundert hat, und zwar eine Energiesparfunktion. Ja, wie heißt es nochmal genau? Also etwas für extremen Strom zu sparen, ja. Das heißt irgendwie so auch, ja. Muss mal gucken. Also das ist wirklich, ich fand es fast witzig. Ja. Gucken wir, Battery Life. Also ja, genau, Extreme Power Saving Mode. Und was da dann passiert, das macht euer Smartphone zu einem 0815 Normal Handy. Aber dafür gibt es dann auch ja, den gewohnten Low-End-Stromverbrauch. Ja. Also es heißt, da wird in einen Modus geschaltet, wo es einen komplett neuen Homescreen gibt. Ja. Und es stehen nur die Apps Messages, Mail, Kalender und Taschenrechner zur Verfügung und die Telefonfunktion. Alles andere ist deaktiviert. Ja, dafür kann man dann eben mit 5% Batterie, ja, also 5% Restbatterie, kann man noch 15 Stunden mit erreichbar sein. Immerhin, es ist ja schon mal einigermaßen okay, wenn man da wählen kann dafür. Für mich würde das natürlich überhaupt nichts bringen, weil ich telefoniere ja überhaupt gar nicht mehr mit dem Handy eigentlich. Ja, so ist es. Und ich brauche halt die Funktion. Und die Funktion ist mir es egal, ob das Handy leer ist oder nicht. Ja, dann kann ich es auch gleich ausschalten. Also dennoch werden das sicherlich einige Leute sehr freuen. An sich soll allerdings auch der Stromverbrauch nicht ganz so hoch sein. Erste Tests von Android Central haben gezeigt, dass der Stromverbrauch überraschenderweise recht gut ist. Hätte man jetzt gar nicht so vermuten können. Ja. Also die Kameras, ich sag ja Kameras, sind ja eigentlich dann jetzt drei Kameras, zwei hinten, eine vorne. Mit diesen zwei Kameras hinten kann man eben zwar keine echte 3D-Bilder machen, aber man kann zum Beispiel so Sachen machen wie der Hintergrund, ja, wird zum Beispiel dann kann bearbeitet werden, während der Vordergrund bleibt. Ja, das ist also möglich. Eine schöne Sache, wie ich finde. Das kann, damit ist es also möglich, paar Knopfdruck in der Kamerasoftware ganz tolle Effekte zu erzielen. Weiterhin können auch mit ja so ein leichter 3D-Effekt, keine echte 3D-Darstellung, aber so ein 3D-Effekt gemacht werden, wenn man dann eben das Handy zum Beispiel bewegt, ja, ähnlich wie mit diesen Live-Wallpapers, mit diesem Parallax-Scrolling da, ja, auch das ist natürlich faszinierend. Da macht man ein Bild und da ist zum Beispiel die Person im Vordergrund ist auf eine andere Ebene als der Hintergrund und da muss ich auch sagen, phänomenal, ja, dass das geht. Die Software macht das da möglich und die Qualität ist dann mal wieder ein Streitpunkt, ja, 4 Megapixel, wie schon gesagt, die Kamera für Frontfacing, also für die Selfies zu machen, hat 5 Megapixel, die Kamera hinten hat 4 Megapixel. Und noch vor kurzem hätte ich ja gesagt, das ist absolut inakzeptabel. Ja? Nur man muss es auch mal so sehen, das Handy selbst, die Handyfotos selbst, was ja, viele Leute nehmen, habe ich auch gemacht, die Handyfotos als richtige normale Fotos, die man eben macht, wenn man irgendwo hingeht und so weiter. Aber ehrlich gesagt, nachdem ich mir eine günstige Digital-Kompaktkamera geholt habe, sage ich euch eins: Jede billige Digital-Kompaktkamera, ich habe schon mal gesagt, ich sag's nochmal, jede billige Digital-Kompaktkamera ist besser als die beste Smartphone-Kamera, die es gibt. Schon alleine wegen der Linse, wegen dem Zoom, wegen der Bildqualität an sich. Ja, da gibt's überhaupt nichts dran zu deuteln. Und die Kamera im Handy, die ist wunderbar geeignet mit diesen 4 Megapixel. Es ist übrigens auch dieses Ultrapixel-Verfahren, das eben bei schlechten Lichtverhältnissen einen kleinen Vorteil bringt. Ja. Und die ist halt auch geeignet für diese Schnappschüsse zu machen, die man eben auf Google Plus, auf Twitter oder in seinem Blog einstellt, ja, und eben shared. Das ist ja optimal eigentlich da sogar, wenn man ein 13-Megapixel-Foto macht. Ja, die wenigsten Programme laden dann auch die 13-Megapixel-Fotos so hoch, aus einem ganz einfachen Grund, weil das unterwegs einfach zu viel Traffic verbrauchen würde. Also werden die heruntergerechnet und dann in doch einer kleineren Auflösung übertragen. Ja. Klar, man kann es daheim natürlich in der vollen Auflösung dann sichern, aber wie gesagt, wer sehr stark enttäuscht ist, dass eben nur 4 Megapixel Kamera auf der Rückseite sind, der soll sich für, was weiß ich, 90 Euro oder noch weniger eine gute, eine billige Digitalkamera holen. Ja, es gibt von Casio, von Samsung beispielsweise recht gute Kameras für 100 Euro. Holt euch die und ich sag euch, ihr werdet keine Fotos mehr machen mit dem Handy, es sei denn, ihr wollt die eben gleich sharen, verschicken jemand und dann ist es ja okay. Dafür, wie gesagt, die Zusatzfunktionen, die Zusatzeffekte, die mit diesen zwei Kameralinsen hinten möglich sind, sind faszinierend und auch abgestimmt auf dieses Sharen beispielsweise, ja, wo man eben schnell solche Effekte machen kann. Die Videoauflösung 1080p dann natürlich untadelig, ja, gibt's absolut nichts. Insgesamt muss man also das HTC One hoch loben, ja. Ich habe mir da verschiedene Tests angehört, angeschaut, sehe, wie das Handy so aussieht. Und das neue Sense 6, übrigens, sage ich auch gleich noch was dazu. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Handy begeistert eigentlich auf ganzer Linie. Und ihr wisst, ich bin HTC-kritisch, wegen dem Sense auch, ja, das HTC One. Da war ich sehr, sehr kritisch dem gegenüber. Aber das HTC One M8, ja, das hat nochmal eine ganze Schippe draufgelegt. Ja. Und damit würde ich sagen, das ist eines der besten Android-Handys, die man sich momentan für Geld kaufen kann. Ja. Und das aus meinem Mund über HTC. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ja. Übrigens, der Name HTC One M8, ja, also es sollte ja ursprünglich das All New HTC One. Ja, dann hieß es HTC All New One. Ja, und irgendwie hat wohl noch zum Glück einer eine Notbremse gezogen und jetzt wird es offiziell überall bei HTC genannt mit dem HTC One, ja, und dem Zusatz M8 eben. Och, ja gut, das ist ja egal, ne? Das ist auch Galaxy S2, Galaxy S3, also kann es doch auch M8 heißen. Das ist auf jeden Fall ein deutlich besserer Name als das All New HTC One. Das ist ja. Wie heißt denn dann das nächste? All New HTC One oder wie, ne? Also, das ist okay, ich finde den Namen gut. HTC One M8. Also, wer sich überhaupt nicht mit dem Sense anfreunden kann, der wird sich auch freuen. HTC One M8 Google Play Edition ist nämlich schon angekündigt. Jawohl. Und ist dann auch wohl bald verfügbar. Ja, wahrscheinlich nur in den USA erstmal wieder, ist klar. Aber hier sieht man, also man braucht keine Angst zu haben. Es gibt auf jeden Fall eine Google Play Edition mit Stock Android oder fast Stock Android drauf von dem HTC One M8. Also daran soll es nicht liegen. Aber Leute, und jetzt, das könnt ihr euch im Kalender anstreichen, ja, was ich jetzt sage. Aber das neue HTC Sense 6 finde ich gar nicht mal so schlecht. Ja, also ich finde die gar nicht mal, ich finde es gar nicht mal so übel. Das, ja, sagen wir mal, der neue Designaufbau auf dem Schirm, ja, das habe ich ja schon ein paar Mal angesprochen, das sieht jetzt schon mehr nach Stock Android aus, ja, also deutlich mehr. Ich würde mal fast sagen, nur noch Experten oder Leute, die sich halt wirklich drastisch mit dem Thema beschäftigen können, auf den ersten Blick da noch einen Unterschied entdecken. Ja. Auch die Statusleisten und die Softkey-Leisten, ja, Softkeys, ihr habt richtig gehört, sind hier auch transparent, ja. Und somit sieht das alles recht gleich aus, wenn man hier nur die Standardsachen jetzt benutzt, wie zum Beispiel das Weather-Widget oder eben die Google-Suche. Zeile, ja, das sieht es einfach fast aus wie Stock Android. Aber unter dieser Oberfläche schlummert dann doch noch einiges an Verbesserungen, die gerade mit dem HTC One M8 ganz interessant sind. Zum Beispiel eben mit der Kamera, die Kamerasoftware, die ist schon sehr, sehr gut. Und man kann dann dieses HTC Sense 6 so richtig gut anpassen. Wenn man natürlich dann den Blinkfeed benutzt, also auf diese Seite, auf diesen Homescreen geht, dann sieht man dann auch den großen Unterschied zwischen Stock Android und dem Sense 6. Aber man kann das, ohne dass man jetzt zum Beispiel einen neuen Launcher installiert, schon als Android erkennen, ja, oder eben vom Stock Android nicht mehr so drastisch unterscheiden. Aber man hat alle Funktionen drin, die eben das Sense bietet. Da wurde viel dran gebastelt. Und zum ersten Mal würde ich sogar sagen, angesichts von den vielen Funktionen, die eben speziell für die HTC Sense oder für das HTC One M8 in das Sense integriert wurden, wie eben die Kamera beispielsweise, würde ich sogar vorschlagen, sich das erstmal anzugucken und die Google Play Edition nur dann zu kaufen, wenn einem das wirklich aus irgendwelchen Gründen überhaupt nicht zusagt, Ja, zum Beispiel Speicherplatzbedarf, das ist so eine Sache, ja. Also der ist natürlich hoch, weil die HTC-Sense-Software immer noch ziemlich vollgestopft ist. Da kommt man nicht drum herum, ja. Aber die Funktionen, die eben jetzt beim HTC-Sense drin sind, sind absolut super und sind auch, sag ich mal, jetzt kein Müll mehr, und es wirkt absolut nicht mehr so überfrachtet von Anfang an. Ja, man kann sich den Screen so zugleistern wie beim alten Sense, ja, beim ganz alten Sense, dann sieht's aus wie digitaler Rinderwahnsinn, mobil, ja. Aber man kann es eben auch total aufgeräumt ohne neuen Launcher zu installieren nutzen, und das ist wirklich eine schöne Sache. Blinkfeed ist, da teilen sich eben auch die Meinungen. Ich mag sowas nicht, weil man das aufgedrückt bekommt, ja. Aber das hat sich hier nochmal deutlich verbessert. Ja. Es ist zwar kein echter RSS-Reader, aber für die, sage ich mal, für die normalen Informationen, für die normalen Newsquellen wird das auf jeden Fall mehr als ausreichend sein. Und ich würde es schon als Konkurrenz zu diesem Current Star oder wie das jetzt heißt, Play Magazines, glaube ich, würde ich das schon sehen. Ja, genau. Also, es gibt fast nur Gutes zu berichten. Das muss ich ganz klar sagen. Ich bin begeistert von dem HTC One. Übrigens, das Sense, da dürfen sich viele freuen. Wer ein altes HTC One hat, der darf jetzt gleich Freudensprünge machen, denn noch diesen Frühling soll für alle HTC One-Geräte auch das Sense 6 verfügbar sein. Ja, also HTC lasst euch da nicht im Regen stehen, wenn ihr jetzt total verrückt werdet, weil ihr keinen HTC One M8 habt. Aber ihr kriegt wenigstens die gleiche Oberfläche. Ja. Hammerhart. Das muss ich sagen, Hut ab. HTC, die haben keine Angst. Ja. Könnte nämlich ja auch sein, dass dann einer sagt, okay, wenn ich für meinen One das Sense 6 ging, dann brauche ich ja das HTC One M8 nicht zu haben. Aber da hat offenbar HTC keine Angst davor. Und das mit gutem Grund, weil eben die Leistungsdaten auch für sich sprechen. Übrigens, das Ganze ist auch noch von einer anderen Seite aus wegweisend. Ich habe es schon im letzten Podcast angesprochen. Das HTC One M8 ist die letzte Chance für HTC. Ja, ich sag das immer anders da. Ja. Eigentlich sage ich immer HTC, aber manchmal rutscht mir das HTC raus. ist die letzte Chance für HTC. Ja, HTC geht es nicht gut. Und das HTC One ist nicht so eingeschlagen, wie man gedacht hat. Jetzt ruhen alle Hoffnungen auf dem HTC One M8. Ja. Und die Presse hat da schon ausgiebig drüber berichtet. Das soll jetzt nicht heißen, dass das irgendwie eure Kaufentscheidung beeinflussen soll. Ja. Also ihr braucht keine Angst zu haben, dass wenn ihr jetzt das HTC One M8 kauft, und das ist, sagen wir mal, es wird zu einem Flop wie das HTC One. Dann braucht ihr keine Angst haben. HTC, für den findet sich immer ein Käufer, ja, und eure Geräte sind sicher, die werden auch funktionieren, egal ob das ein Flop wird oder nicht. Ja. Ich fände es allerdings extrem schade, wenn das Gerät hier nicht die nötige Aufmerksamkeit bekommt. Denn, wie gesagt, technisch gesehen ist das momentan absolut eins der Top-Geräte. Preismäßig, das kann natürlich noch das Zünglein an der Waage sein, ja. Es soll bei uns, glaube ich, um die 600 € kosten. Ich kann ja mal gucken, bekannten Online-Händler, ob die da schon festen Preis haben. Ja, 679 € soll das kosten, ja, direkt bei diesem Online-Händler vorbestellbar. Und das ist halt schon ein Happen, ja. Das ist schon ein Happen. Aber das ist voll gerechtfertigt für so ein Gerät in dieser Leistungsklasse. Ja. Wie gesagt, das kann natürlich problematisch sein, weil die Leute eben normal billig billig wollen und dieser 690 Euro, das schreckt schon ein bisschen ab. Mit Vertrag sieht es natürlich anders aus. Da müssen wir dann mal schauen, wie eben die Verträge dann mit dem Gerät sind. Vielleicht gibt es da ja auch bald einer, wo das Ding für 1 Euro mit Vertrag anbietet, ja, oder zumindest mal für 99 Euro, und dann sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Ja, für die Normalkunden. Ja, wie gesagt, es hängt wohl mehr oder minder am Marketing. Das Gerät bietet alles, was es braucht, um den absoluten Top-Renner zu sein. Ja, das Ding kann bei mir sogar Marktführer werden. Ja. Aber das Marketing, darauf wird es ankommen. Die Werbung, wird es HTC schaffen, den Leuten klarzumachen, dass HTC kein Billigdreck aus Fernost ist, ja? Sondern dass es nicht nur die Konkurrenz von Samsung ist, sondern dass das Gerät das bessere Gerät ist. Ja. HTC hat Schwierigkeiten, das rüberzubekommen. Das kann man verstehen bei so einer Marktmacht, die Samsung eben hat im Android-Bereich. Diskreditierung von den Mitbewerbern ist der falsche Weg. Nützt also auch nichts, wenn jemand von HTC sagt, dass die Samsung-Geräte, das wären nur Plastikmüll. Ja, nur weil die jetzt ein Alu-Gerät haben, das bringt nichts. Das bringt nur negative Sachen. Ja, also das ist nichts. Ja, Leute, aufhören damit. Ja. Sondern einfach mal die Vorzüge rüberbringen. Eben zum Beispiel die neuen Fotofunktionen für Sharing im Social Media Bereich und den Effekten. Ja, das ist sehr, sehr gut. Das ist das, was momentan auch gemacht wird. Ja, ich würde mal sagen, 90% von den Leuten machen keine Fotos für ihr Urlaubsalbum im Handy, sondern die machen Fotos, um zu zeigen, ja, oh, da guck mal, was ich gerade esse, so Foodporn und so. Ne? Dann die Selfies, wie gesagt, auch schon, ja, also super geeignet dafür. Das muss in den Vordergrund gestellt werden. Die Vorzüge müssen in den Vordergrund gestellt werden. Auch die guten Leistungsdaten, was die Geschwindigkeit anbetrifft und die Zukunftssicherheit dann auch für Apps, die eben sehr rechenintensiv sind, Spiele beispielsweise. Mit 5 Zoll Display, denke ich, ist es auch ein guter Mittelweg zwischen großem Display und man kann es noch mit sich rumtragen, ja. Es ist ein guter Mittelweg. Und deswegen meine ich doch, dass das HTC One eben alles hat, für ein Top-Hit zu werden. Ich drück HTC die Daumen, ja, und hoffe, dass das einschlägt, das Teil in Deutschland. Dann komme ich mal zu den News. Sailfish OS ist nun für das Nexus 4 offiziell verfügbar. Aber wenn ihr so euphorisch jetzt euch sofort auf die Suche macht nach den Download-Links, die hab ich verlinkt, ja, den Artikel, wo ihr die finden könnt. Ihr könnt euch das also gleich installieren. Aber bei mir, ich wollte das gleich machen, nach der Sendung hier die Woche mit meinem Nexus 4 und tatsächlich statt Android das Sailfish OS aufspielen. Aber ich habe dann nochmal einen genauen Blick auf die unterstützten Hardware-Komponenten geworfen und bin dann zu dem Schluss gekommen, ich warte noch etwas. Ja. Denn leider geht zum Beispiel kein NFC, kein Bluetooth, okay, das kann ich noch verschmerzen. Man kann nicht telefonieren damit. Ja, also keine Voice-Übertragung machen. Ja, auch da hätte ich gesagt, naja, okay. Aber GPS wird auch noch nicht unterstützt und die Kamerafunktion wird auch noch nicht unterstützt. Und das ist natürlich zu heftig. Alles in allem muss ich dann eben sagen, nee, da warte ich noch, bis es ein Release gibt, wo eben auch mindestens noch GPS und die Kamera und Voice-Daten, also Voice-Telefonie unterstützt. Ja, Bluetooth und NFC brauche ich persönlich eigentlich nicht. Deswegen würde ich das trotzdem dann machen. Ja, weil Bluetooth tut schon weh. Ja. Aber trotzdem. Aber im Moment, naja, kann ich es eben auf dem Nexus 4 noch nicht verraten. Wer eben voll funktionsfähiges Gerät will, der muss momentan immer noch auf das Yola-Phone steigen, ja, 399 Euro, keine Hexerei. Am besten übrigens wird unterstützt das Nexus 7. Klar, das hat natürlich keine Telefonfunktion, ja. Aber dort wird komischerweise auch NFC und Bluetooth unterstützt, nur die Kamera nicht, ja. WLAN, GPS wird auch unterstützt. Eigentlich alles wird unterstützt, das verfügbar ist, bis auf die Kamera eben. Ja. Tja. Ansonsten muss man einfach warten, ja, wie es war. Übrigens ist Nexus 7 die 2012er Version, ja, 2012er Version, ganz wichtig. Ansonsten muss man einfach mal warten jetzt noch ein bisschen. Ich bin überzeugt davon, dass Sailfish OS bald noch besser auch auf dem Nexus 4 läuft, und dann werde ich es installieren, aber vorher nicht. Schade. Naja, vielleicht habe ich ja auch dann das Yola 2 schon bald. Nein, ist jetzt nur ein spekulativer Name. Ist noch gar nichts angekündigt. Das Yola, das jetzt draußen ist, ist mir von den Leistungsdaten her leider etwas zu mau. So, Android 4.4 KitKat ist das stabilste Mobile OS. Ja, so haben es Untersuchungen gezeigt. Criticism, ja, komischerweise auf Apple Blogs liest man es fast schon andersrum. Deswegen, weil die haben natürlich vieles kontrolliert, unter anderem auch, wie die Apps laufen. Und dann hieß es, iOS-Apps laufen am stabilsten. Und hier auf den Android-Seiten heißt es, Android 4.4 läuft am stabilsten. Ja, und in der Tat ist es so, das OS ist stabiler als das iOS. Ja, das Android-OS ist stabiler als das iOS in der Version 4.4. Auch schon vorher war es sehr konsistent und ist so gut wie nie abgestürzt. Das zählt allerdings auch nicht für die Apps. Ja, Apps ist wieder was anderes. Also das Galaxy S4 ist das Gerät, das am stabilsten läuft, und das iPad 2 ist das Gerät, das am unstabilsten läuft von den ganzen Tests. Ja, also das eine ist das Beste und das andere ist das Schlechteste. Ja. Also man kann natürlich hier mit den Zahlen jonglieren, und wie gesagt, je nach Blog liest sich das dann anders. Aber dennoch gut zu hören, dass hier Android weit vorne mit dabei ist und eben als stabilstes OS hier gekürt wurde. Allerdings, dass es 4.4 ist, das am stabilsten läuft, da bin ich doch etwas verwundert. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass es Jelly Bean ist, das am stabilsten läuft in der Version 4.3. Aber gut, KitKat ist ziemlich nah dran an Jelly Bean, aber dass das jetzt noch besser sein soll, wo doch so viele Beschwerden momentan kursieren über das KitKat mit verschiedenen Sachen, beispielsweise mit WLAN beim Nexus 5. Ob das jetzt natürlich am KitKat liegt oder nicht, das ist die Frage. Ich habe zum Beispiel keine Probleme mit dem WLAN und am Nexus 4 auf KitKat. Aber dennoch verwundert es mich etwas. Trotzdem hat man noch hier einen Grund zum Feiern, denke ich, im Android-Lager. Da wir gerade von KitKat sprechen, es bekommt eine neue Version von KitKat heraus, 4.4.3. Ja, und da gibt es übrigens ein paar ganz interessante Sachen. Da wird einiges gefixt, zum Beispiel eben das genannte Daten oder Fluss der Datenverbindung bei Wi-Fi und dem Nexus 5, da wurde rumgewurschtelt, ja. Die Kamera wurde optimiert und eben sichergestellt, dass nicht so oft abstürzt beim Fotos machen, ja. Also jede Menge Sachen, auch verschiedene Bluetooth-Probleme wurden gefixt. Ja. Wi-Fi Auto Connect Fix, das ist das wahrscheinlich, was ein Bekannter von mir auch hat, hier massiv. Der kriegt einen Wutanfall als, ja, jedes Mal, wenn er guckt, ist er offline, wenn er da im Wi-Fi ist, und das ist schlimm. Dann wurden auch noch MMS, E-Mail, Kalender und so weiter mit Fixes übersät. Also insgesamt ein wichtiges Update und das soll noch einiges dazugekommen sein. Übrigens auch ein Fix für das zufällige Booten, ja, oder Rebooten. Das hatte ich schon mal gehabt, ja, wo ich sehr verwundert war darüber. Ja. Gut, also es lohnt sich auf jeden Fall und einige werden kaum drauf warten können. Ja. Aber es sieht wohl so aus, als ob das nur fürs Nexus 5 und Nexus 7 kommt. Ob und wann es fürs Nexus 4 erscheint, steht in den Sternen. Und Leute, ich hoffe nicht, dass Google sagt, na, das Nexus 4 braucht den Fix nicht. Also, wow. Das wäre nicht so gut, ja. Aber jetzt lassen wir nochmal die Kirche im Dorf. Nächste Woche habe ich genug Zeit, mich aufzuregen, falls da wirklich bekannt werden sollte, dass es kein weiteres Update für das Nexus 4 gibt. Ja. Wäre der Hammer. Gut, also, ihr könnt euch drauf könnt euch bereit machen, wenn ihr Nexus 5 oder Nexus 7 habt, ja, in die Systemeinstellung gehen und jede 20 Sekunden hier auf Check klicken, ja. Bringt zwar nichts, aber das hilft, die Wartezeit zu überbrücken. ZTE hat ein neues Gerät auf den Markt gebracht, das X6 offiziell, ja, und das kommt mit einem 6,44 Zoll Display und einem Snapdragon 801 mit 3 GB Hauptspeicher. Und ihr seht hier auch, die Konkurrenz aus Fernost schläft nicht, ja. Das Gerät kann man durchaus als Phablet bezeichnen, also 6,44 Zoll dürfte das für normale Handynutzer doch ziemlich groß sein, ja. Aber wer so ein Zwischending sucht zwischen Tablet und Telefon oder beides eben gerne in einem Gerät hätte, der wird sich darüber freuen. 13 Megapixel Kameras, die Kamera für normale Bilder aufzunehmen, die hat sogar eine optische Image-Stabilisierung, ja, also auch das ist wichtig, so wie beim LG G2. Ja. Der 801-Prozessor ist dann eben mit 2,3 GHz getaktet und wie gesagt 3 GB RAM. Und ich denke mal, das wird auf jeden Fall auch sehr interessant. 4250 mAh Akku, das dürfte auch ausreichen, um längere Zeit damit zu arbeiten, trotz des großen Displays. Ja, also wieder ein Gerät, wo man sagt, hey, hey, hey, das könnte interessant werden und hoffentlich kommt's bald nach Europa. Samsung bringt Bluetooth Smart Birne. Ja, ich hatte schon über die Smart Birne gesprochen, ja, Smart Bulb von LG und Samsung bringt auch jetzt eine. Das scheint auch eine ganz interessante Sache zu sein. Diesmal wird nur Bluetooth unterstützt und kein Wi-Fi. Ist ja auch okay, warum denn nicht? Ja, also Wi-Fi, das ist immer mit Kanonen auf Spatzen geschossen bei so einer Lampe. Da reicht eigentlich Bluetooth schon aus für im Zimmer, manchmal sogar vom Nebenzimmer aus noch zu schalten. Ja. Die gibt es dann in 3 Versionen mit 10 Watt, 18,3 Watt und 26,7 Watt. Ja, wie das abläuft und ob es dann Apps für das Android gibt, wird sich noch zeigen. Davon kann man allerdings ausgehen. Im Moment bräuchte man allerdings noch so ein Hub dafür, ja, um diese Lampen zu steuern. Und ja gut, ich meine, das ist natürlich dann vollkommen unsinnig, so ein Zigbees Hub zum Beispiel, ja, zumal das auch bei uns nicht gibt. Aber ich denke, das wird also nicht lange dauern, da wird es dann zumindest für Samsung-Handys dann die entsprechenden Apps geben, um diese Lampe zu bedienen. Finde es eigentlich gar nicht schlecht. Und ja, mal gucken, ja, wie teuer die ist. Ja, powered by Android ist jetzt Pflicht. Also Google fängt jetzt wirklich an, hier die Schrauben, die Daumenschrauben immer weiter anzuziehen. Jetzt sind also alle Hersteller verpflichtet, auch bei dem neuen HTC One M8, die eine Play Store-Zertifizierung haben wollen. Das heißt, die den Play Store und Gmail und so weiter haben wollen, sind verpflichtet beim Einschalten, beim Booten, ein Screen zu zeigen, auf dem deutlich zu erkennen ist Powered by Android. Das ist also jetzt die Voraussetzung. Steht dann in diesen Vertragsrichtlinien drin. Vom unternehmerischen Standpunkt her ist das nur gut. Mich hat sowieso gewundert, dass das Google jetzt schon viel früher gemacht hat, denn schließlich Android soll ja auch bei den normalen Leuten ein Begriff sein, Android, ja. Und nicht einfach nur, ja, das Samsung. Ja. Was für ein Betriebssystem hast du? Ah ja, Samsung. Ja, ne? oder die Leute wissen überhaupt gar nicht, was sie für ein Betriebssystem haben. Deswegen finde ich es gut, dass es mal jetzt prominent gezeigt wird. Und das Powered by Android ist schon schön und es fällt dann den Leuten ins Auge. Ja, super. Finde ich okay, aber man muss sagen, also Google dreht da immer mehr an der Schraube. Ja. Es gibt immer mehr Bestimmungen, die erfüllt werden müssen. Ja. Na gut. Es gibt ein Update für die Android-Tastatur für Betriebssysteme größer als Android 4.0. Und zwar kann jetzt die Tastatur auch aus der Cloud lernen, aus der Google Cloud lernen. Dafür wird man gefragt. Man kann diese Personalisierung auch abschalten, wenn einem das nicht recht ist. Dann wird, wenn man das aktiviert, dann wird Google eben aus Mail und allen möglichen anderen Diensten, die man genutzt hat, eben schauen und da dann eben rausfinden, was man eben tippen möchte, beziehungsweise die entsprechenden Worte, wie man die schreibt und so weiter und so weiter. Also eine Personalisierung von der Texteingabe, was ja auch immer interessant ist. Außerdem kann dann ja, kann man dann sich viel Arbeit sparen und eben bestimmte Begriffe, die man selbst sehr häufig benutzt, die aber eben nicht in dem Wortbuch enthalten sind, dass die manuell einzutippen, ja, mit 20 Mal korrigieren, bis es dann richtig geschrieben ist und so weiter. Ist schon ganz gut. Also vor allem Leute, die sehr in einem Fachbereich tätig sind, werden sich da freuen. Zum Beispiel, was weiß ich, ein Astronom, der hat wahrscheinlich sehr viele Probleme mit bestimmten Begriffen. Die werden alle einfach nicht erkannt, ja, oder im medizinischen Bereich. Und wenn dann Google eben Zugriff auf die Mails hat und der Mann sich damit also beschäftigt oder die Frau und dann wird eben hier alles gelernt und man muss das nicht richtig eintippen. Also das ist wunderbar. Ja. Aber wer eben Bedenken hat, datenschutzrechtlich, der kann das abschalten, muss es also nicht nutzen. Auch das ist eine gute Sache, dass Google einem das anbietet. Ja. Immer skeptisch sein. Bei Google Music hat sich auch was geändert. Ab sofort kann auch per Browser Musik zu Google Music hochgeladen werden. Damit ist zum Glück endlich nicht mehr erforderlich, hier Zusatzsoftware auf dem Rechner zu installieren, nur um Sachen zu Google Plus hochzuladen. Ich meine, es hat seine Vorteile. Man braucht sich um nichts zu kümmern. Man hat ein Verzeichnis, dort legt man die Musik rein, da wird sie hochgeladen und fertig. Aber es ist schon gut, wenn man jetzt zum Beispiel diese Software nicht haben will oder kein permanentes Monitoring haben will, sondern nur bestimmte Sachen eben zu Google Play Music hochladen möchte, dann kann man das viel besser so tun, einfach die Musik in die Oberfläche ziehen, wenn man da auf Add Music klickt und schon funktioniert. Also ich muss mal gucken, ob das bei mir auch schon umgestellt ist, ob das klappen würde. Auch unklar ist momentan noch, das werde ich vielleicht jetzt gleich feststellen, ob es nur mit dem Google Chrome Browser geht oder ob das auch mit dem Firefox geht. Nein, also bei mir kommt immer noch die Meldung, dass ich hier Google Music installieren soll. schade eigentlich. Jupp. Also ich kann da leider nichts hochladen vom Browser aus, noch nicht. Ich hoffe, dass das bald freigeschaltet wird hier. Also da müsste man auf Add Music klicken und dann müsste ein Bild aufgehen, so ein Screen aufgehen, wo man dann eben die Musik direkt reinziehen kann. Das ist bei mir nicht der Fall. Bei mir kommt immer noch die Aufforderung, ich soll doch bitte Google Music installieren. Schade. Wenn's geht, sag ich noch Bescheid. So, was haben wir noch? Hugo Barra plaudert aus dem Xiaomi-Nähkästchen. Genau, der Gute ist ja, hat ja von Google zu Xiaomi gewechselt, ist aber weiterhin dort für den Android-Bereich tätig. Und er bekräftigt jetzt auch die Verbundenheit von Xiaomi zu Android. Es gibt keine Pläne, irgendwas anderes als Android zu benutzen dort. Ja. Es sei allerdings gesagt, dass Xiaomi eine stark veränderte, überarbeitete Version von Android nutzt. Ja. Da möge man schon fast sagen, es basiert auf Android, ja, weil das ist jetzt das genaue Gegenteil. Es sieht zwar auch relativ aufgeräumt aus, aber man kann nicht mehr erkennen, dass das Android ist. Jedenfalls nicht so auf den ersten Blick. Und die Oberfläche und die ganze Eigenschaft sieht aus wie Apple. Ja, es sieht aus wie iOS. Also ein Laie kann das von iOS nicht mehr unterscheiden. Ja, warum? Also dass das noch keinen Ärger gegeben hat, das wundert mich wirklich. Ja, aber Xiaomi scheint zu wissen, was sie tun. Ja, es sitzen ja in China. Das ist ja nicht schlecht. Aber okay, mal sehen. Also mir gefällt das Design nicht. Allerdings hat das Design ja auch viele Fans. Von daher möchte ich jetzt nicht sagen, dass es schlecht ist. Aber auf jeden Fall ist es gut zu hören, dass Xiaomi jetzt keine Anstalten macht, irgendwie mit was Eigenem zu drohen oder so, sondern dass eben die auf bei Google, bei dem Android bleiben sozusagen. Er sagt auch ganz klar, dass Xiaomi keine kleine Glitche ist, auch wenn die bei uns nicht großartig bekannt ist, sondern dass die zu einer der größten Anbietern gehören und dass die durchaus Potenzial haben, zum Beispiel mit dem Redmi, das ich ja auch schon angesprochen habe, von dem ich schon berichtet habe, dass die da durchaus Potenzial haben, in andere Märkte stark reinzudrängen und bald mit den Top-Playern mitzuspielen. Das ist also durchaus nicht abwegig, falls sich Xiaomi jetzt hier stärker auf die Märkte in Übersee konzentriert. Und so sieht's auch aus. Ja. Und das sollte man immer im Hinterkopf behalten, auch wenn wir eben von diesen Firmen nicht viel hören, das sind die dann doch ziemlich groß und haben viel hintendran bei in diesem Geschäft. Ja. Das Fairphone, das dürfte einige freuen. Das Fairphone ist wieder zu haben. Es gibt jetzt eine neue Fuhre. Ja. Ihr wisst ja, das Fairphone, das eben besonders gefertigt wird, das ist eben, ja, kann man durchaus sagen, wohl eines der umweltfreundlich produzierten Handy ist. Ja, das Handys ist, die ihr kaufen könnt und gleichzeitig aber auch vom Preis her in Ordnung ist. Das war ja recht schnell ausverkauft. Es gibt nur begrenzte Stückzahlen davon, weil eben das in der Massenproduktion so einfach nicht zu machen ist. Ja. Auch mal was anderes. Normalerweise geht immer nur etwas, wenn es gleich in Masse produziert werden muss. Hier ist es genau umgekehrt. So viele herzustellen ist eben nicht so einfach, wenn so viele Richtlinien und Sachen berücksichtigt werden müssen, damit das Fairphone auch fair ist in von der Herstellung her. Aber jetzt wird's freuen, dass es eine neue Ladung geben wird. Mindestens nochmal 25.000 Geräte sollen in Produktion gehen, und zwar im Mai. Juni, Mitte Juli sollen die dann ausgeliefert werden. 310 € kostet so ein Modell. Und eine kleine Verbesserung gibt es sogar auch noch. Und zwar kommt ein stärkerer Prozessor rein, ja, der MediaTek MT6589 statt dem MT6589M. Ja, und ist jetzt mit 1,5 GHz statt 1,2 GHz getaktet. Und hat auch ein schneller getakteter PowerVR-Grafikchip drin. Gut, ne? Also, wer noch keins hat, darf sich jetzt freuen auf das Fairphone. Er kann es nochmal bestellen. Flexi hat auch ein neues Update gebracht für sein Keyboard. Ja, kurioserweise gibt es jetzt Badges, ja, für ja, erreichte Ziele, ja, und neue Themes und eine Cloud-Anbindung. Ja. Also die Badges finde ich ja ganz lustig. Also je nachdem, wie gut man oder was man tippt und wie man tippt, ja, kriegt man bestimmte Badges. Das sind ganz komische Sachen drauf. Early Supporter, das Social Butterfly habe ich da gesehen und ja, Invisible Master, wenn man zum Beispiel hier mit dem unsichtbaren Keyboard tippt. Ja, man kann ja Flexi so einstellen, dass man quasi über dem Bild einfach tippt und man sieht aber da eben die Tastatur nicht, sondern das Bild, was unten drunter liegt. Optimal eigentlich, wenn man hier das nicht mehr sehen muss. Ja, wer also blind tippen kann, der, für den ist das super. Und wer das dann häufig genug macht, ja, der kriegt dann das Badge Invisible Master. Ja. Oder wer sehr viel mit Gesten arbeitet, der bekommt das Badge Gesture Guru. Ja. Ich finde es sehr lustig, ja, sehr schön. Was aber viel interessanter ist, ist noch die Cloud-Anbindung. Das heißt, wer mehrere Geräte hat und hier mit todesmutig seine Daten, die er eintippt, in die Cloud stellen will, ja, alles, ja, irre, was da alles erfasst werden könnte, theoretisch, ja, von Passwörtern bis alles Mögliche, da muss man sehr viel Vertrauen haben. Der kann aber hier dann das abgleichen lassen, automatisch über die verschiedenen Geräte. Super, wenn einer 4 oder 5 Android-Geräte hat und mit dieser Tastatur arbeitet, dann braucht er die oder seine Wortgewandtheit nur einmal einzugeben und dann wird es über alle Geräte dann synchronisiert. Ach, das dürfte Leute wieder freuen mit Fachbegriffen, ja, dürfen sich da sehr zurücklehnen dann. Wenigstens nur einmal, nicht bei 5 Geräten dann. Naja. Ist momentan auch im Angebot übrigens, kostet nur 1,99 € im Moment, oder ist es schon wieder geändert worden? Ach nee, ich glaube, es ist schon wieder geändert worden, das war nur 72 Stunden das Angebot. Von wann ist denn die Meldung? Schau ich mal. Oh ja, vergiss das, das ist vor 6 Tagen. Gut. Man kann nichts alles haben. Aber trotzdem ist auch vom Normalpreis her günstig. Wer übrigens nicht sicher ist, der kann auch die kostenlose Beta, Entschuldigung, die kostenlose Version herunterladen, die Testversion. Und da könnt ihr es dann ausprobieren. Schade ist, dass das Deutsch immer noch in der Beta-Phase ist und entsprechend ist die Erkennung eben nicht besonders berauschend und nach wie vor leider keine Prediction, also Vorhersage wie bei SwiftKey, das finde ich schon mal sehr, sehr wichtig. Ich habe es schon mal gesagt bei mir, weil ich sehr viele Phrasen habe, die immer wiederkehren und so kann ich dann einfach meistens ein Wort und dann kann ich 5, 6 Mal einfach auf das vorgeschlagene Wort tippen und es passt dann. Ja, so ist das. Magie bei SwiftKey. Und das fehlt leider noch so ein bisschen bei Flexi. Dafür hat Flexi halt andere Vorzüge, die platzsparende Anordnung und natürlich die Möglichkeit, das Keyboard komplett auszublenden und trotzdem noch zu tippen, finde ich einfach faszinierend. Gut, das war's mit den News. Ich komme jetzt gleich zu der Community. Das Smartphone mit 4 GB Speicher. Das ist im Anmarsch von ZTE. Jawohl, ihr habt ihr schon gehört, das Nubia, Name ist übrigens genial, ja, Nubia, ne? Noob, naja. Also das ZTE Grand S2 nennt sich das. Gibt es jetzt auch als Grand Theft Auto Edition? Nein. Ist das erste Smartphone, das rauskommen soll, mit 4 GB Arbeitsspeicher. Genau, 4 GB Arbeitsspeicher. Damit ist die Grenze natürlich jetzt interessant für die 64-Bit-Prozessoren. Ja. Die Frage ist, denn das wird hier so nicht gesagt. Bei einem S2 wird es so nicht gesagt, und zwar, was für ein Prozessor denn benutzt wird, ob da auch ein 64-Bit-Prozessor benutzt wird, damit man auch die 4 GB RAM auch komplett ausnutzen kann. Ja, das ist nämlich das andere Problem wieder. Aber auf jeden Fall ist es gut, dass jetzt ein Hersteller schon mal loslegt damit, und 4 GB, es kann einfach nicht genug sein. Das Grand S bietet dann auch ein 5,5 Zoll Display, 1080p Auflösung, und soll eine Taktrate von 2,3 GHz haben. Wie gesagt, Prozessor hört sich zwar an, als ob das auch ein Snapdragon 801 ist, aber genau kann ich das nicht sagen. 8 Megapixel Kamera, und ja, der Schwerpunkt dann auf 4 GB RAM Speicher. Da dürfte man keine Probleme haben mit jede Menge Apps im Hintergrund, trotzdem noch vernünftigen Spiel zu starten, ja, und dass man vorher die ganzen Hintergrundprozesse beenden muss. Sehr schön. Der Stefan hat übrigens hier den Artikel geschickt. Genauso wie der Artikel über die Unreal 4 Engine auf dem Nexus 5. Da wird nämlich gezeigt, dass es möglich ist, diese Unreal Engine, Unreal Engine 4 wohlgemerkt, auf dem Nexus 5 laufen zu lassen. Und Snapdragon 800 ist da ja am Werk. Und das zeigt mal auch, wie stark die mobilen Prozessoren im Moment auch tatsächlich sind. Ja. Wenn man mal überlegt, dass hier Unreal ständig sagt, naja, bei der, so mit Wii U und Wii, na, da können wir die aktuelle Unreal Engine da auch nicht drauf machen, ja, und es geht nicht, es ist zu wenig Leistungsdaten oder zu wenig Leistung vorhanden, und dann wird es auf einmal aufs Handy portiert und dort ist die Leistung vorhanden. Das ist ja schon sehr beeindruckend. Ja, also entweder will Unreal da diese nicht übertragen, ja, oder eben es geht tatsächlich nicht, und das würde dann bedeuten, dass die Prozessoren von den mobilen Geräten auch wirklich mindestens in derselben Liga spielen wie eben bei den aktuellen Spielekonsolen. Ja. Heftig, ne? Ziemlich cool. Auch hier der Artikel, wie gesagt, kam vom Stefan, könnt ihr euch mal durchlesen, da steht noch mehr Interessantes dabei, und auf jeden Fall bemerkenswert. Und jetzt zum Schluss noch die App der Woche. Jeder redet von Candy Crush. Die Werbung kann man ja kaum übersehen, und die Leute sind natürlich von der Werbung wieder total beeinflusst. Ich hab's installiert, ja, um zu sehen. Ja, sieht ganz gut aus. Dann muss man nur aufpassen, dass man nicht einmal falsch klickt. Ja, schon kriegt man auch mal ein Continue für 1,03 €. Und die In-App-Purchases, die finde ich sowas von unverschämt bei Candy Crush. Unverschämt. Ja, es ist unfassbar. Und natürlich ist es nervig, dass man da so viel spielen kann, wie man will. Ja, dass man eben die Energie quasi verbraucht und sich dann auch wieder nur gegen Kohle dann neue Energie kaufen kann oder eben warten muss, bis die Energie sich wieder aufgeladen hat für das Spiel. Wer den ganzen Mumpitz nicht will, aber so ein ähnliches Spiel haben möchte wie Candy Crush, der kann sich mal umgucken nach Ultimate Jewel. Ja, das Spiel hat Werbung eingeblendet. Dafür ist es kostenlos, und tja, man kann hier unbegrenzt spielen, ohne dass man sich in-App was kaufen muss. Es gibt zwei Modis, einmal der Play-Modus und einmal der Zen-Modus. Ja, beim Play-Modus ist es oft so, dass man eben ein Ziel hat, oder man hat eben ein Ziel. Beim Zen-Modus, der hört einfach auf, wenn man eine bestimmte Anzahl von Punkten offenbar erreicht. Und im Play-Modus ist es jetzt zum Beispiel so, da gibt es zum Beispiel Schlüssel, die muss man, die tauchen dann nach einer gewissen Anzahl von Reaktionen auf. Und da muss man den Schlüssel nach unten befördern, dass er quasi durchfällt und dann kommt man ins nächste Level. Und beim Zen-Modus, wie der Name schon vermuten lässt, geht es alles ein bisschen entspannter zu. Zeitlimits gibt es da keine und überhaupt, ja. Und damit ist eigentlich der Kurzweile hier Genüge getan. Sehr viele Kombinationen gibt es da, Specials mit Riesenexplosionen und so weiter und so weiter. Auch da findet man eben eine gute Alternative zu Candy Crush. 1000 Levels in 10 Stages soll es geben. Da hat man also viel, viel, viel Zeit, das bevor man es durchgespielt hat, ja. Gut, und deswegen ist das auch die App der Woche, weil es nämlich technisch gut ist, auch zeigt, dass ein gutes Spiel nicht unbedingt teuer sein muss mit In-App-Käufen, die einem das Geld nur so aus der Tasche locken. Und dass es eben auch da viel Spaß machen kann. Ja, die Grafik, klar, das sind halt Edelsteine und so, ja, und zwar und keine Candies. Ja. Genau. Gut, dann, also nochmal, ne, Empfehlung Ultimate Jewel, ich weiß, den Titel habe ich nur einmal gesagt, Ultimate Jewel von Balloon Island im Store kostenlos zu bekommen. Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Damit war's das vom Uncast und wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen, Kritiken habt, her damit auf Google Plus Uncast oben der Suche eingeben, die Uncast Community auswählen, da könnt ihr alles loswerden oder ihr schreibt mir eine Mail. rio@thenetcasts.com, rio@thenetcasts.com und alle Links und Informationen findet ihr unter uncast.thenetcasts.com. Und bitte immer an die Mehrzahl denken, ja, thenetcasts.com mit S hinten. Und da hat mich auch jemand darauf hingewiesen, ja, dass ja hier auf der Seite ein versteckter Fehler war. Und der war schon seit Anfang an. Da steht nämlich thenetcasts.com als E-Mail-Adresse. Das kann ja nicht sein. Ja, natürlich nicht thenetcasts. Muss das sein. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.